so kalt, es ist so kalt, es ist unheimlich kalt. So kalt, was wirklich lang schon nicht so weiß man jetzt ein Fall. Es ist so kalt, es ist so kalt, ich glaub schon wieder frier. Und wann ich mir das einbild, nur so ein Servo war nicht mir. Die Welt geht unter, die was ist, die Welt steht nicht mehr lang. Der Präsident macht alles falsch, der Präsident ist krank. Der Präsident, der schaut schon drei als Vierer wie der Stier. Und wenn's für einmal fuhr, da hast du gibt's Servo war nicht mir. Und es sind Millionen, kommt mir vor, die gegen uns sind. Und es sind Millionen, aber die dagegen was dann. Und dann steht wieder einer da, den fragst, was ist mit dir? Und er schaut die nur an, man sagt, Servo war nicht mir. Es ist ein Schass, es war ein Schass, es ist in Zukunft Schass. Das mit dem Schass geht weiter nur, so werde ich das jetzt weiß. Und wenn der Schass die angeht schon, da kann ich nix dafür. Ich kann nur sagen, das ist gut, sag Servo war nicht mir. Ich kann nur sagen, das ist gut, sag Servo war nicht mir. Das ist so gut, sag Servo war nicht mir, aber nicht mir. Das ist so gut, sag Servo war nicht mir. Das ist so gut, sag Servo war nicht mir. Was rennt denn da, wer weiß, was da alles rennt? Wer weiß, ob das, was da alles rennt, ob das irgendwer kennt? Und dauernd fragen die irgendwelche Leute, was rennt denn dir? Und wenn's ne Antwort hast, auf das sag Servo war nicht mir. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 11 und nix ist überblieben. Und 10 und 9 und 8 und 7 und 6 und 5 und 4. Und wenn du weißt, wie es weitergeht, sag Servo war nicht mir. Im Bett, ich glaub, ich bleib nur ein wenig liegen. Es ist für alle gescheiter, wenn ich jetzt noch nicht wo bin. Ich weiß, du möchtest schon kommen, möchtest schon klopfen bei der Tür. Und wenn's schon Zeit zum Aufstehen ist, sag Servo war nicht mir. Und wenn ich weiß, ich muss, wenn ich nicht will, komm ich in Rage. Das mit dem ganzen Müssen ist eine einzige Blamage. Ich brauch nicht Nägel unterm Arsch, ich bin ja kein Fakir. Und wenn's unbedingt sein muss, dann sag Servo war nicht mir. Selber auch noch ein Sozialmobil mit mir.